Volkan, ich unterbreche dich mal ganz kurz und begrüße ganz herzlich die Fernsehzuschauer. Wir hatten eine ganz kleine Panne, aber die Kollegen von der Technik haben Sensationelles geleistet und in ein paar Sekunden hatten wir es behoben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine offene Show, Telefontalkshow, eine offene Sendung. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich spreche gerade mit Volkan. Volkan ist 24 Jahre alt, ein Mann, ein heterosexueller Mann eigentlich, ne? So kann man sagen. Genau. Aber er hat eine Affäre mit einer transsexuellen Person. Richtig. Und du warst gerade dabei, diese transsexuelle Person zu beschreiben. Ich bitte dich, das nochmal von vorne zu machen, damit die Fernsehzuschauer das auch alles mitbekommen. Alles klar. Auf jeden Fall ist sie eine sehr wundervolle Frau, ist äußerlich eine Frau, man sieht ja so gar nichts an, weder irgendwie Bartstoppel oder sonst irgendwas, vielleicht ganz, ganz minimal, aber nur. Sie hat Brüste? Sie hat Brüste, wollte ich gerade sagen. Ja. Und zwar Körpergröße 80A, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sind das Implantate? Nein, das ist ja halt das Verwunderliche, das ist Natur. Sie hat also nichts gespritzt und keine Tabletten genommen. Und die Stimme ist auch sehr feminin und die äußerliche ist auch. Nur das Einzige, was sie hat, ist halt das Ding zwischen den Beinen. Aber im Penis hat sie... sie hat einen Penis. Genau. Sagen wir sie, ne? Du hast, bist ja auch in der Sie-Form. Und auch vom Charakter ist sie halt eine reine Frau. Ja. Nun muss ich mal fragen zu den Brüsten. Ist das Resultat einer sehr intensiven Hormonbehandlung? Nein, sie hat ja noch gar keine, gestartet, keine Hormonbehandlung. Wie, sie ist von Natur aus Brüste? Ja, du musst dir vorstellen, sie ist von, also sie kommt aus einem Land, das, ich möchte das Land jetzt nicht nennen, da kennt man sie ja. Das ist in Nähe, also in Asien, bei Indien. Und da ist es so, dass da viele Leute so sind, die halt so auf die Welt kommen und wie eine Frau denken und fühlen, aber halt was zwischen den Beinen haben. Ja, wie alt ist sie? Sie ist 23. 23 Jahre alt. Ist das männliche Geschlecht zwar genauso voll ausgebildet wie bei einem normalen Mann? Nein, das ist, wie soll ich es beschreiben, ungefähr knappe 10 cm. Und ziemlich schmal, also dünn. Hat sie Hoden? Ja. Sind die normal oder auch eher in kleinerer Ausführung? Die sind auch eher in kleinerer Ausführung. Mhm. Wie hast du sie kennengelernt? Das ist sehr lustig gewesen. Das war vor knapp 2 Monaten. Da war ich unterwegs in Hessen. Und da gibt es einen bestimmten Radiosender, der ist ganz in Ordnung. Ich will jetzt keine Werbung machen und keinen Namen nennen. Auf jeden Fall ist da halt immer so eine Show und da kann man halt Leute kennenlernen, beziehungsweise da rufen Leute an. Ja. Hier Wochenende Party. Ist klar, ja. Und dann habe ich da angerufen, war im Autofahren, habe nebenbei den Sender gehört, dann hat sie angerufen und halt sich vorgestellt und das hat mich halt gereizt, was sie da so gesagt hat. Sie hat sich als transsexuell vorgestellt auch? Nee, sie hat sich ganz normal, als Frau. So anonymen Namen halt, und Frauenstimme, voll erotisch und so. Dann dachte ich mir so, okay, notierst du mir jetzt irgendwann die Nummer an. Ja. Das war eine Handynummer und dann war ich 2 Stunden später halt zu Hause, ich komme hier aus Nordrhein-Westfalen, hab mich angerufen, hab ihr so eine SMS geschickt. Und daraufhin hat sie sich dann gemeldet. Dann haben wir ein bisschen gemailt so und dann hat sie mir gesagt, dass sie sehr außergewöhnlich und extrem ist. Da habe ich mir nichts dabei gedacht und dann habe ich telefoniert mit ihr und sie hat mir sofort gesagt, wie sie ist. Ach so, und das hat dich nicht abgeschreckt? Ich war erst in einem Augenblick ein bisschen verdutzt, aber dann habe ich mir gedacht, okay, rede ich mal weiter mit dir. Und dann haben wir uns jeden Abend stundenlang unterhalten und ich habe halt immer nur die Frau in ihr gesehen, weil das sagt auch jeder. Ihr habt euch dann aber irgendwann auch getroffen? Ja, haben wir. Und gab es dann auch Sex schon zwischen euch beiden? Gab es, meine erste Erfahrung. Du bist ein heterosexueller junger Mann. Ja. Das ist natürlich sehr schwierig zu verstehen, dass du dann mit einem transsexuellen Menschen, einer Frau, einer weiblichen Person mit Penis, dass dich das dann anmacht. Wie erklärst du dir das? Was, also sie hat mich angemacht, sie und ihre Person. Sie ist in erster Linie das. Packst du ihr Geschlechtsteil, ihr unteres Geschlechtsteil auch an? Kannst du das? Da hatte ich am Anfang ein bisschen Scheu vor. Aber dann habe ich es getan und ich habe es nicht als schlimm empfunden, im Gegenteil. Ist sie dann halt auch erregt? Ist der Penis... Ja, schon. Im Gegensatz zu mir, bei mir war es dann halt so, dass es ab und zu mal irgendwie nicht geklappt hat. Und es aber dann doch ging nach einer Zeit. Und wir ist eigentlich ganz schön so... Was? War das noch so ein vorsichtiger Sex oder seid ihr schon so weit gegangen, dass es zum Analverkehr kam? Ja, es kam. Es kam dazu. Mhm. Das war für dich dann ja auch eine ganz neue Erfahrung, mit einem dann doch auch männlichen Wesen so etwas zu machen, ne? Ja, in dem Sinne schon, aber es hat mir halt doch irgendwo Spaß gemacht. Mhm. Weil, diese Person eben sehr weiblich dir rüberkommt, ne? Ja, so, richtig, das ist es nämlich. Eigentlich ist es für dich eine Frau, genau. Die halt aber etwas anders ist. Richtig, halt. Und die Person hat sich nun mal in mich verknallt. Mhm. Das war lieb. Und das ist ich mich auch. Und das ist ganz was ganz Besonderes zwischen uns beiden. Also, du siehst darin ja schon eine größere Liebe im Entstehen. Ja, richtig. Schämst du dich da vor deinen Freunden, vor deinem Umfeld? Ist mir jetzt egal. Auf die Gefahr hin, dass mich jetzt irgendjemand hören, der mich kennt. Weil ich habe mich jetzt, du hast mich mit meinem richtigen Namen übrigens vorgestellt. Ja. Dann oute ich mich jetzt hiermit. Ja. Und ich habe damit kein Problem. Sehr lobenswert. Ich komme hier aus einer ganz spießigen Stadt, die du wahrscheinlich auch kennst, denn du warst schon mal in dieser Stadt. Na, du hast beim Radio gesagt. Raus damit. Paderborn. Richtig, korrekt. Oh ja, da könnte man gewisse Schwierigkeiten mit einer solchen Verbindung haben. Ja, und ist mir so egal. Es gibt natürlich auch sehr tolerante Paderborner, ne? Oh, die wenigsten, du, die Jürgen. Echt. Ehrlich? Die wenigsten. Außer die Anrufer vielleicht, die bei dem angerufen haben. Ja, wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren. Hast du denn in deinem Freundeskreis darüber schon erzählt, davon erzählt? Nein, noch nicht. Noch niemandem erzählt? Mhm. Mhm. Nun ist das ja doch eine weite Distanz, ne? Paderborn und je nachdem, wo sie in Hessen lebt. Ja, so Mittelhessen, Großstadt. Mhm. So. Also, eine ganz ungewöhnliche, außergewöhnliche Erfahrung, die du da machst, ne? Ja, richtig. Glaube ich, und das ist äußerst selten auch. Sie ist übrigens auch bekannt. Vielleicht hast du sie ja schon mal gesehen. Also sie war einmal in der Bild-Zeitung groß abgedruckt. Mhm. Und jeder, der sie gesehen hat, sagte halt nur, oh, ist das eine schöne Frau. Ja. Und als Überschrift stand da auch ihr Name halt und was für eine schöne Frau, aber doch ein Mann. Mhm. Und bei Hans Meiser war sie auch schon mal zum Thema die schärfsten Junggesellen Deutschlands. Ah ja, vielleicht habe ich sie schon mal gesehen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ja. Ich weiß nur, dass es natürlich hochattraktive transsexuelle Menschen gibt. Ne? Ja. Ganz klar. Also für dich ist das im Moment deine Traumfrau. Oh ja. Und du bist willens, dass ihr zusammen seid und zusammen bleibt demnächst auch. Richtig. Und sie ist auch sehr in dich verliebt. Das ist sie. Ich habe gerade noch mit ihr telefoniert. Mhm. Vielleicht schaut sie uns ja zu heute Abend. Nee, sie hat da, wo sie jetzt ist, kein Fernseher. Aber sie wollte mich gleich noch mal in 2 Minuten anrufen. Na prima. Dann grüß sie herzlich von mir. Ich wünsche euch beiden und eurem neuen Glück und ungewöhnlichem Glück alles Gute. Alles klar, danke dir. Volker, tschüss. Mach's gut, ciao. Tschüss. Also, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, eine gebührenfreie Telefonnummer. 0800 5678 111. Und 11. Thomas hat angerufen. Thomas ist 17. Thomas. Ja, hallo. Thomas, geht bitte ganz nah ans Telefon. Ja, ich bin ganz nah. Es klingt so, als würdest du aus Südafrika angerufen. Oder so. Klingt jetzt besser? Ja, wir versuchen das so. Was ist dein Thema? Ja, also, das ist so eine kleine Vorgeschichte noch. Wir sind hier auf Klassenfahrt im Sauerland. Also doch nicht Südafrika, sondern Sauerland. Es ist doch Sauerland. Ja. In einem Kloster? In einem Kloster, ja. Ja. Das ist schon mal eine Sache, die nicht ganz normal ist, aber naja, jedenfalls, wir sind hier seit 2 Wochen und... Ist doch idyllisch. Bitte? Das ist doch idyllisch. Es ist traumhaft hier, ja. Nur wir sind hier mit 60 Mann und da hat man keine Privatsphäre mehr und meine Freundin ist auch dabei und man sieht sich nicht mehr. Man sieht sich jedenfalls nicht mehr alleine. Und das war jetzt nach 2 Wochen so extrem geworden. Hier im Kloster gibt es einen Raum, der heißt Raum der Stille. Mhm. Und da haben wir dann eine Nacht zusammen verbracht. Raum der Stille. Ja. Im Raum der Stille. Habt ihr bestimmt nicht nur still nebeneinander gelegen. Ja, und da kommen wir auch schon zu den ersten Schwierigkeiten. Mhm. Denn hier meine Eltern und ihre Eltern sind beide sehr konservativ und sehr streng katholisch erzogen worden. Mhm. Und dementsprechend haben sie auch probiert, ihren Glauben an uns weiterzugeben. Mhm. Und in diesem Raum steht auch ein Altar und ein Kreuz mit eben der Jesusfigur drauf. Das ist ein Gebetsraum, ne? Bitte? Das ist ein Gebetsraum. Das ist ein Gebetsraum, mhm, ja. Aber das ist eben der einzige Ort, an dem man wirklich mal alleine sein kann. Und von daher haben wir hier eben die Nacht verbracht und auch zusammen geschlafen. Und morgens früh, beziehungsweise so gegen 4 Uhr, hat unser Lehrer mit dem Pastor hier nochmal einen Kontrollgang gemacht und hat uns dann eben in einer etwas unglücklichen Lage erwischt. Und das, der Pastor hat mehr oder weniger geguckt wie ein Auto und unser Lehrer ist relativ schnell sehr ärgerlich geworden. Wir wurden rausgeschmissen und mussten uns den ganzen nächsten Tag eigentlich nur Standpauken anhören. Es gab riesenlange Diskussionen, wir mussten uns beim Pastor entschuldigen, bei der ganzen Klostergemeinde. Das war Demütigung ohne Ende. Und jetzt ist eben noch die Sache, dass das eben nicht an unsere Eltern weitergegeben werden darf, weil die so alt erzogen wurden, so konservativ. Was heißt, weitergegeben werden darf? Ist beabsichtigt, dass man es weitergibt? Ich befürchte ja, denn das ist ein Verstoß, mehr oder weniger gegen die Regeln. Wir hatten vorher Regeln bekommen, sprich Rauch, Alkoholverbot und eben auch, gut, es stand jetzt nicht so da direkt in den Verboten drin, dass man keinen Geschlechtsverkehr haben darf. Aber im Raum der Stille, ja klar. Aber das versteht sich ja von selbst. Ich habe auch ein bisschen Gewissensbisse eben, weil das eben hier ein christlicher Raum ist mit dem Altar. Ein bisschen was von dem Glauben ist dann doch rübergekommen und da fühle ich mich jetzt nicht besonders wohl. Ja, man sollte vor allen Dingen natürlich auch einen solchen Raum, auch wenn es dem eigenen Empfinden und der eigenen Anschauung nicht entspricht, sollte man respektieren, dass da Leute halt ihre Religiosität praktizieren und das ist für Leute sehr frage ich dich dennoch, wieso muss es denn nur gerade im Raum der Stille sein? Ihr hättet doch irgendwie draußen in den Wald gehen können, oder weiß der Teufel, irgendwo irgendwas machen. Ja, weil 14 Grad draußen im Wald ist etwas schlecht. Und das hier ist eben der einzige Ort in diesem Kloster, wo man alleine sein kann. In den Zimmern ist man zwischen 6 und 10 Personen. Dann sonst gibt es hier nichts weiter, was wir frei betreten dürfen, ohne unter Kontrolle zu stehen. Und das ist eben hier auch ein Meditationsraum, in den wir frei betreten dürfen und der eben 24 Stunden am Tag offen ist. Also ich habe da zwei Meinungen zu. Auf der einen Seite finde ich, dass man Respekt vor den Gläubigen haben sollte, die diesen Raum halt gebrauchen, um dort die Stille zu genießen, zu beten. Und man das nicht verletzen sollte. Auf der anderen Seite glaube ich ja, wenn es diesen christlichen Gott gibt, dass es ein fabelhafter Gott ist und der mit Sicherheit nichts dagegen hat, wenn man in seiner Anwesenheit sich lieb hat. Ja. Dann ist es ja deine Freundin, es ist ja nicht irgendwas gewesen. Aber okay, nur ist es passiert und es hätte nicht passieren sollen. Das sollte auf keinen Fall wieder vorkommen. Und jetzt habt ihr Angst vor den Eltern. Ja, denn dadurch könnte auch unsere Beziehung gefährdet werden, weil wenn ihre Eltern das mitkriegen, könnten sie ihr den Umgang mit mir verbieten. Wie alt ist sie? Sie ist auch 17. Und Also Thomas, dazu will ich dir mal was sagen. Ja. Ich hätte mir im Alter von 17 Jahren nicht den Umgang von meinen Eltern verbieten lassen mit irgendeinem Freund oder einer Freundin. Aber wie kann sie sich gegen ihre Eltern aufwiegeln? Wenn die Eltern am längeren Hebel sitzen, kann sie eigentlich nicht viel mehr machen. Aber sie ist eine 17-jährige junge Frau. Das, was passiert ist, ist nicht korrekt. Dafür kann man sich entschuldigen. Und du hast ja auch ein schlechtes Gewissen und wahrscheinlich deine Freundin auch. Das kann man den Eltern ja auch so darlegen, dass einem das sehr, sehr leid tut und dass man das bereut. Dieses ist noch kein Grund, eine Beziehung oder eine Liebe gar auseinanderzureißen. Und dann muss deine Freundin eben mit ihren 17 Jahren auch kämpfen für euch. Natürlich sitzen die Eltern am längeren Hebel, aber das sind mal so auch so Emanzipationsentwicklungen, dass man sich auch gegen Eltern lernen muss, durchzusetzen. Und bei so einer wichtigen Sache muss man sich gegen Eltern durchsetzen. Und haben die das nochmal auch zu kapieren. Es geht um dein Leben, um euer Leben und um das Leben deiner Freundin, um eure Beziehung. Man kann nur mit ihnen nicht vernünftig reden. Das ist für sie wie ein Schlag ins Genick. Die fühlen sich da total hintergangen. Die werden fast vom Glauben abfallen, dass ihre Tochter sowas getan hat. Das ist Schlimmste, was für sie sein kann. Ich kann mir diese Eltern schon vorstellen, aber es ist natürlich völlig absurd. Die Sache ist nicht ungeschehen gemacht dadurch, dass sie eure Liebe, die eine gute Liebe ist, eine schöne Beziehung, auseinanderreißen. Ja. Ne? Also ich kann euch ja nur ermutigen, wenn es rauskommt, damit mit ganz offenen Karten zu spielen, gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, sofort ein Gespräch zu suchen, zu sagen, ja, wir haben es gemacht, es ist sehr, sehr scheiße gelaufen, wir bereuen es sehr, wir bedauern es sehr, wir bitten um Verzeihung, um Vergebung, wir wollen es irgendwie wieder gut machen, aber tastet nicht unsere Beziehung an. Ja. Da kann ich dich nur und deine Freundin ermutigen, wenn es auch noch so schwierig ist, lasst euch nicht eure Liebe kaputt machen. Ja, also wir werden es probieren, wir werden auf jeden Fall das Gespräch suchen. Unbedingt, unbedingt. Und zäh, auch immer wieder diskutieren. Ja. Und auch signalisieren, dass man sich gar nicht darauf einlässt, wenn die zu sehr großen Druck ausüben. Mhm. Es gibt noch Schlimmeres auf der Welt. Ja, also ihr habt nun, es gibt viel Schlimmeres, wenn ihr irgendwie ein Verbrechen begangen hättet oder weiß ich, mit Drogen irgendwas am Hut hättet, gehabt hättet, oder weiß ich was, irgend sowas. Wie lange seid ihr noch im Sauerland? Wir sind jetzt noch einen Tag hier. Noch einen Tag und dann langt's auch, was? Dann langt's auch. Wir wurden so gedemütigt vor der ganzen Gruppe und vor der ganzen Klostergesellschaft hier, dass ich das hier nicht mehr länger aushalten werde. Ich übernachte heute auch nicht in diesem Gebäude, in dem Klostergebäude. Das kann ich einfach nicht mehr. Meine Freundin liegt jetzt bei ihrer Freundin im Bett und wird wahrscheinlich getröstet werden. Aber ich stehe ziemlich alleine jetzt da und muss zusehen, wie ich damit fertig werde. Und da habe ich jetzt probiert, bei dir Hilfe zu suchen. Mhm. Ich hoffe, dass irgendwann die Zeit kommt, Thomas, wo ihr beide oder du, wenn du das irgendjemandem erzählst, darüber schmunzelst. Ja. Und ich sage nochmal ganz ausdrücklich, vorweg nochmal die Frage, wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Und du würdest diese Beziehung als gut und innig bezeichnen? Das ist der siebte Himmel für uns. Der siebte Himmel. Dann sage ich dir jetzt mal und unterstreiche das nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Ich glaube nicht, dass dieser Raum dadurch beschmutzt ist, dass sich zwei junge Menschen, die sich so lieb haben, dort geliebt haben. Ich glaube das nicht. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Gott das als Sünde empfindet. Ja? Also, kämpft für euch und lasst euch nicht niedermachen von den Eltern. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Okay, tschüss, Thomas. Gut, tschüss. Manuel, 29 Jahre alt. Ja, hallo, Domia. Schönen guten Morgen. Du hattest letzte Woche das Thema gehabt, meine dunkle Seite. Mhm. Und ich habe praktisch eine dunkle Seite für auch ein Doppelleben. Aha. Ich muss so sagen, ich bin im Sicherheitsgewerbe zuständig. Mhm. Ich bin A, Personenschützer und B, Privatdetektiv. Ja. Mein gesamter Freundeskreis weiß nichts davon, was ich mache, selbst meine Eltern nicht. Welche Personen schützt du denn? Ja, das fängt an vom kleinen Sekretär bis über den Manager von Banken, Chemieunternehmen. Wann musst du denn einen kleinen Sekretär schützen? Ja, ich sag mal so, warum? Es ist auch heutzutage viel Image dabei, ne? Also ich sag mal so, in der Regel ist es zum Beispiel Personen, die aus Betrieben kommen, wo hohe Sicherheitsbereiche sind, wie zum Beispiel Chemiegiganten. Ich möchte also hier keine Namen weiter nennen. Die Angst haben auf Angriff auf ihr eigenes Leben. Gibt es überall und immer wieder. Ja, leider, ne? So, du hast ein Doppelleben. Du bist Personenschützer und Privatdetektiv. Ja. Und wie sieht das andere, das dann, ich vermute, das normalere Leben aus? Ja, das normale Leben ist, ja, ganz bieder, ganz seriös. Also, ich sag mal so, mein gesamter Freundeskreis kennt mich eigentlich nur als Gelegenheitsarbeiter oder als Arbeitsloser. Ich mal so, ne? Aber da musst du doch eigentlich ganz gut Kohle verdienen, ne? Mit Hauptnebenjob, also als Personenschützer und Detektiv. Also von der rein Privatdetektei kannst du eigentlich nicht richtig überleben, sag ich mal. Das meiste Geld machst du direkt im Personenschutz. Ich wollte darauf hinaus, dass es den Leuten eigentlich dann auffallen muss, dass du nicht arbeitslos sein kannst oder nur Gelegenheitsarbeiter. Ja, ich sag mal so, das ist ja die dunkle Seite, ich verdeck das alles ein bisschen. Warum eigentlich? Das ist doch ein ehrenwerter Beruf, wenn man Personenschützer ist. Domian, wir müssen Angst haben auf Übergriffe, Personen, die wir mal so ein bisschen abgedrängt haben, abgedrückt. Du musst ein Leben, ja, ich sag mal, sehr anonym führen. Das ist also traurig an unserer Seite. Bist du fast in der Rolle, wie manch ein Bedrohter, dass du dich auch anonymisieren musst, ne? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel das öffentlich breit treten würde, was ich wirklich, ja, sag mal, ausübe, müsste ich zum Beispiel immer Angst haben, dass ich von irgendwelchen Personen angegriffen werde oder Racheakte. Gibt es schon so viele Personen, die du, weiß ich, in den Knast gebracht hast oder denen du übel mitgespielt hast? In ja, deren wenn du zum Beispiel öffentliche Veranstaltung gehabt hast. Und dass zum Beispiel Störer, wie das bei uns heißt, zum Beispiel Störer, das sind Personen, die andere, also unsere Schutzpersonen, angreifen. die wir doch schon mal ein bisschen rüde anfassen, die wir auch schon mal etwas, naja, hart verprügeln mussten. Auf was ist denn das Schlimmste, was du schon mal mit jemandem gemacht hast? Wenn auch aus Notwehr oder aus Jobgründen heraus? Das ist ein Schusswechsel, ist es gewesen. Das ist vor gut vier Jahren ist es her gewesen. Hast du einen Waffenschein? Ja. Du hast einen Waffenschein. Und wie sehr hast du den anderen verletzt? Ja, das ist ein Schuss im Oberschenkel gewesen. Mhm. Und ich muss immer zu sagen, also es wird in den Medien immer so ein bisschen, ja, so blöde hochgekocht, Personenschützer werden immer gerne als die durchgeknallten Rambos bezeichnet. Mhm. Ich sage es hier mit aller Deutlichkeit, die Schusswaffe ist die letzte Methode, wenn nichts mehr geht. Das heißt, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Mhm. Wir müssen versuchen praktisch mit unserem Körper, ja, ich sag mal, die Kugel praktisch von dem Attentäter auf unsere Schutzperson aufzuhalten. Mhm. Das heißt, wir halten unsere Rübe fast jeden Tag hin. Mhm. Wie kam es denn dazu überhaupt, zu diesem Schusswechsel? Ja, wir sind, das ist damals in Österreich gewesen. Mhm. Wir hatten einen Manager, hatten wir gehabt, von einem Unternehmen hier in Deutschland. Mhm. Und der wurde schon Wochen vorher bedroht. Mhm. Und zwar das auch bekannt. Bloß, wenn du so 3-4 Wochen lang die Bedrohung eigentlich nicht richtig wahrnimmst, mhm, fühlst du dich auch schon auf einer sicheren Seite. Ja. Und ich sag mal so, ja, das kam ja aus rein heiterem Himmel kam das. Das ging, also war eine Aktion von Sekunden war das. Das war am helllichten Tag passiert. Wo passiert das genau? Das passierte in der Nähe bei Wien, passierte das. Nicht mal auf der Straße, oder? Ja, auf dem Autobahnparkplatz. Also so ein Rastplatz direkt. Wie war die Szenerie denn? Ja, die Szenerie war deswegen, unsere Person wollte gern in eine Raststätte hinein. Mhm. Und das war für uns, also ich sag mal, ist eine Normalsache. Das heißt, die Türen öffnen, kurz abdecken die Person. Mhm. Und es war weit und breit, ja, ich sag mal, nichts Außergewöhnliches zu entdecken. Mhm. Und plötzlich aus dem Wohnmobil geht die Tür auf. Ein junger Mann kommt raus, bewaffnet mit einer Pumpgun. Mhm. Und sein Glück war gewesen, dass er, ja, man sagt auch, einen Rohrkrepierer hatte. Das heißt, er hatte Störungen in seiner Waffe. Mhm. Und in dem Moment musst du die Waffe blank ziehen. Das heißt, aus dem Holster raus. Mhm. Und dann leider in den Oberschenkel hin. Ja. Aber wie seltsam, woher wusste denn der Attentäter, dass ihr an dem Rastplatz halten würdet? Ja, Domian, ich sag mal so, das sind Sachen, das stellt man sich selbst nachher die Frage, ne? Weil, ich sag mal so, solche Touren, die du mit einer Schutzperson hast, die werden also minutiös genau ausgerechnet, wo man anhält, Also es weiß eigentlich kein anderer. Es kann nur, sag ich mal, durch Verrat aus dem eigenen, also nicht aus unserer Reihe, also sondern praktisch aus der Firma gewesen. Mhm. Ah ja, verstehe. Mhm. Gut, dann kam es zum Schusswechsel und ist der verletzt worden. Das wäre zum Beispiel so jemand, dessen Rache du fürchten würdest. Mhm. Ja. Du bist 29 Jahre alt. Wie viele Jahre gehst du jetzt diesem Job, diesem geheimen Job, sage ich mal, schon nach? Gute 7 Jahre. Gute 7 Jahre schon? Ja. Wer weiß es denn überhaupt aus deinem Umfeld? Niemand. Niemand? Gar niemand? Niemand. Eltern? Auch nicht. Freundin? Auch nicht. Hast du eine im Moment? Nein. Ich muss sagen, ich bin schwul. Also, gut, Freund. Hattest du in den letzten Jahren noch einen ersten Freund? Ja, kurze Bekanntschaften nur, ne? Also keine längeren, intensiven Beziehungen. Würdest du... Ich sag mal so, du kannst es dir auch nicht erlauben. Das ist es ja. Mhm. Ist das aber ein sehr einsames Leben, was du eigentlich führst, ne? Du kannst dich mit keinem eigentlich austauschen über das, was dein Berufsleben ausmacht. Und du kannst niemanden mal nach Hause kommen und mal so sagen, ah, heute habe ich das und das erlebt, und das musst du alles für dich alleine behalten. Ja, das schon, okay. Aber wie gesagt, ich sag mal so, noch ein junges Leben. Mhm. Also ich will das noch bis zum 40. selbst ausführen. Mhm. Na? Und vielleicht den selbst nachher noch als Privatdetektiv ganz alleine noch weiterarbeiten. Wie gesagt, die Privatdetektei ist auch eine Sache, was man nebenbei noch wissen macht. Mhm. Ein paar Mark extra. Wie hast du dich da so selbst ausgebildet? Oder? Nein, durch die Bundeswehr her. Ne? Durch die Bundeswehr? Durch die Bundeswehr. Mhm. Durch die Bundeswehr, dann sind die Industrie- und Handelskammern, bieten Lehrgänge an. Mhm. Also ich sag mal, es ist ein langer, langer Weg. Also gibt es spezielle Lehrgänge für Personenschutz? Es bestimmt gibt spezielle, ja. Und die werden auch bei und von der Bundeswehr angeboten? Ja. Und die hast du da absolviert und bist daher vertraut mit den ganzen Angelegenheiten. Mhm. Ja, du kannst auch ins Ausland gehen. Also gute Schulen sind zum Beispiel unten in Israel, was sehr zu empfehlen ist, in der Schweiz, sowie in den US-Staaten zum Beispiel, werden auch sehr viele ausgebildet. Bloß die Ausbildung ist zum Teil sehr, sehr teuer. Ne? Hast du auch schon mal sehr prominente Menschen, die wir alle kennen, beschützt? Ich will jetzt keine Namen wissen, ich frage dich nur. Ja, was heißt hier Prominente? Wir haben einen, ich sag mal, Anzuschluss, ja, Politbonze aus dem rechten Viertel. Wir können uns unsere Schutzperson auch nicht aussuchen. Vielleicht, naja, ich sag bloß DVU, mehr möchte ich dazu nicht weiter sagen. Wieso kannst du, du kannst doch sagen, für wen du arbeitest. Ja, Domian, ich sag mal, wir sind immer sehr diskret in der Hinsicht. Was heißt das? Verstehe ich nicht. Du kannst das sagen, heißt zum Beispiel, wenn wenn du jetzt praktisch unsere Firma, wo ich arbeite, anrufen würdest, kann ich nicht morgen durch die Gegend rennen und sagen, ich beschütze Jürgen Domian. Das ist ein Unding. Das ja, das ist klar, aber du, nee, das ist mir völlig klar, aber du kannst ja sagen, also ich will mit DVU-Leuten nichts zu tun haben, dafür arbeite ich nicht, du bist ein freier Mann, du bist dann frei unternehmerisch ja, tätig. Ja, du Domian, entweder, ich sag mal so, in diesem Gewerbe, wo ich arbeite, entweder du nimmst die Arbeit an oder du gehst. Es gibt genug Leute, ich sag mal in Anführungsstrichen, genug Arbeitslose. Also es geht auch schon um Knete, ne? Es geht, ich sag mal, entweder fressen oder gefressen werden. Ja, verstehe. Was kostet, wenn man euch jetzt, wenn man dich jetzt mieten würde für, was ich jetzt für einen Abend, was nimmst du? Für 5 Stunden, sagen wir mal. Also bei uns ist es normalerweise auf 24-Stunden-Basis. Bist du, weil, ich sag mal, wenn du mich jetzt ganz normal ein, also mich persönlich alleine nehmen würdest, bist du zwischen 500 bis 800 Mark los. Für 24 Stunden? Für 24 Stunden. Ja. Du kommst das noch an, wenn du jetzt zum Beispiel PKW noch mit haben willst. Das heißt, da kommt noch ein Fahrer extra mit zu und noch ein zweiten Mann noch. Also praktisch, du willst mir dann zu dritt mit dir dann noch zusammen. Dann bist du 1000, 1200, 1500 Mark los. Kommt je nach Lage drauf. Das ist also eine kleine Firma, in der du da arbeitest. Ja. Mit den Leuten kannst du dich natürlich dann schon austauschen, ne? Über... Ja, was heißt hier austauschen? Gut, man unterhält sich mitunter. Ja, aber ich sag mal, jeder backt seine eigenen Brötchen so ein bisschen. Ne? Ja, also Doppelleben, dunkle Seite. Ja. Hat auch schon Nachteile gehabt, ne? Welche Nachteile? Ja, ich weiß, wie gesagt, ich habe nebenbei ein bisschen als Privatdetektiv. Ich habe das Pech gehabt, ein Kunde rief mich an. Das war ein Arbeitgeber. Und ich hatte den Auftrag, praktisch von ihm Arbeitnehmer, der war seit 8 Wochen krankgeschrieben. Angeblich war es mit der Bandscheibe. Ja, und dann kriegst du ja von der Person, die du auf, also observieren sollst, ein Foto mit. Und er kenne meinen besten Freund. Und leider erwischt dabei, wie er bei jemand anders das Dach deckt. Ne? Das sind ja die üblen Seiten. Das sind also sehr üble Seiten. Also, es macht nicht mit, also es macht nicht immer Spaß. Du hast aber Pläne, auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre noch zu machen und dich dann auch weiter zu etablieren in dem Sicherheitsgewerbe. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, mach weiter so alles, deine Show. Alles Gute weiterhin und auf dass du die Schusswaffe nicht gebrauchen musst. Ne? Nee, also wie gesagt, lasst euch nicht beirren, was im Fernsehen gezeigt wird. Ja. Also die richtig durchgeknallten Typen, muss ich sagen, kommen vom BKA und vom SEK. Naja. Das sind also die richtig Wilden sind das, aber nicht wir. Okay. Ja? Obwohl wir die auch dringend brauchen, ne? Manuel, das vertiefen wir jetzt nicht nochmal. Nee. Manuel, alles Gute. Gut, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr, 0 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 32 und 0 Sekunden. Jetzt Radio 1 live, WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und ihr könnt mich heute Nacht anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne unterhalten wollt, mit mir unterhalten wollt. 0800 567 8111. Und ich bitte, die technischen Störungen im Fernsehen nochmal zu entschuldigen. Das Bild bricht ja ab und an weg. Wir bitten um Entschuldigung. Gestern haben wir uns über unästhetische und eklige Essgewohnheiten unterhalten. Und ein Zuschauer, Zuhörer aus Bayern erzählte ja, dass er gerne Regenwürmer fängt und diese Regenwürmer in einer Pfanne zubereitet, grillt oder brät. Und da habe ich gesagt, na ja, mein Gott, probieren würde ich es schon auch mal. Und daraufhin faxt uns Marlene, ebenfalls aus Bayern. Lieber Domian, wenn du Würmer isst, dann schaue ich deine Sendung nicht mehr an, weil es mir dann vor dir graust. Also liebe Marlene, es besteht noch kein Grund, dass du dich graust. Ich habe es noch ein bisschen verschoben mit den Würmern. Das muss ja auch nicht alles sofort sein. Unser Thema morgen, das wollte ich euch jetzt schon mal sagen, unser Thema morgen heißt Safer Sex Spaß. Ich will mit euch über sexuelle Praktiken reden, die absolut sicher sind, die safe sind und die dennoch tierisch Spaß machen und tierisch geil sind. Safer Sex Spaß, so heißt das Thema morgen. Heute können wir über jedes Thema uns unterhalten. Jana ist dran. Jana ist 31 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Jana. Was ist dein Thema? Mein Thema ist das, was eigentlich am Montag die Frau hatte, dieser weibliche Orgasmus. Der weibliche Orgasmus? Ja. Ja. Extreme, ne? Ja, die weibliche das weibliche Abspritzen, sagen wir es so. Genau das. Der weibliche Erguss. Ja. Ja. Ja, und ich bin auch so eine Frau, die das schon mit zwei Männern erlebt hat. Mit zwei Männern erlebt hat? Ja, aber nicht zur gleichen Zeit. Also du bist fähig, das selbst zu bewerkstelligen an dir selbst auch, oder? Nee, eben nicht. Nur mit den beiden Männern? Also, es hat einmal ein Mann bei mir geschafft und nachdem, wollte ich es immer selber mal probieren, aber ich habe es nie geschafft. Und das ist Sonder. Ich würde gerne wissen, wie es geht. Ja. Aber ich weiß es. Kann ich dir jetzt auch so nicht sagen. Ja. Also bisher war es ja immer so, dass die Frauen erzählt haben, dass sie selbst drauf gekommen sind und, öfters und wirklich eimerweise Flüssigkeiten verlieren. Wie war das denn bei dir, als es dann beim ersten Mal passierte? Beim ersten Mal war ich ganz erschrocken. Da habe ich gedacht, oh Gott, du hast ins Bett gemacht. Wie viel war es denn? War es wirklich so viel, dass das Ganze... Ja, es ist ganz viel, aber das ist völlig geruchslos und hinterlässt keine Flecken, nichts und... man kann es nicht glauben, ne? Und der eine Mann, der hat es dann auch probiert und hat gesagt, dass es auch geschmacklos ist. Es ist also wie reines Wasser eigentlich. Dieses war verknüpft oder verbunden wirklich mit einem sehr ekstatischen Sexerlebnis, vermute ich mal, mit einem fulminanten Orgasmus. Ja, und der Wahnsinn daran ist, es braucht gar nicht eigentlich zum richtigen Sex kommen, sondern mehr, es reicht schon dieses Vorspiel, was durch Petting und... Das hat schon ausgereicht. Ja. Da wundert es mich, dass du es selbst nicht an dir selbst praktizieren kannst. Nee, ich finde die bestimmte Stelle nicht. Und ist bei mir jetzt auch so, dass mit meinem Ehemann, da habe ich das noch nie erlebt und... Ach, das waren die Männer vor der Ehe? Nee, oder zwischendurch. Zwischendurch. Weil als wir getrennt waren. Zwischendurch waren wir mal kurz getrennt. Wie war es denn beim zweiten Mal? Genauso Wahnsinn. Und vor allem, es ist auch so, du hast noch ein paar Tage, wenn du dran denkst, allein nur geht fuchs bei dir und... bist du erregt? Hast schon fast einen Orgasmus wieder. Also wenn man dann sowas erlebt hat, oder wenn eine Frau so etwas einmal erlebt hat, müsste es dir dann... Macht ein anderer Sex keinen Spaß mehr. Wollte ich gerade sagen. Und das ist auch mein Problem. Also, weil mit meinem Mann erlebe, habe ich das noch nie erlebt und ich habe absolut... null Bock, irgendwie nochmal mit ihm Sex zu haben. Was haben die Männer denn bloß mit dir angestellt, Jana? Ich weiß es nicht. Also, wenn ich diesen Mann auf der Straße sehen würde, ich würde den ins nächste Gebüsch stellen und sagen, mach es mir, ja. Also, es ist wirklich der Wahnsinn. Also, da ich damit auch keinerlei Erfahrung habe, kann ich da leider gar keinen, ich weiß es nicht, wie... Deswegen wollte ich auch mal fragen. Weil ihr habt ja doch ein bisschen mehr Möglichkeiten bei euch, wenn ihr da irgendwie mal so ein bisschen recherchieren könnt, wie das genau heißt oder ob es da irgendwie ein Buch drüber gibt, ob ihr mir das dann mal schicken könnt. Können wir alles machen. Mal anrufen können. Ja, es gibt eine ganze Menge Literatur darüber. Ich würde das selber gerne mal... Aber ich vermute mal beinahe, dass das alles schlaue Theorie ist. Aber dass es da, ich weiß nicht, ich vermute es nur, dass es da keine konkrete praktische Anleitung gibt, so und so muss man es machen. Nein, und dann funktioniert. Wie das genau sich nennt und wo das herkommt und also das. Also wir rätseln hier in der Redaktion nach wie vor auch, wo es herkommt. Uns stellt sich wirklich die zentrale Frage, wo ist diese Flüssigkeit vorher gesammelt? Die kann ja nicht innerhalb von Sekunden aus der Haut rausspritzen. Ja, das kommt auch eher so schubweise. Du bist keine Frau, aber wenn man vielleicht als Frau kann man sich das vielleicht so vorstellen, wenn man während Schwangerschaft und die Fruchtblase platzt. So nicht auf einmal, sondern so schubweise. kommen denn dann? Also, dieses Phänomen ist noch nicht ganz entschlüsselt, für uns auch. Und ich dachte eigentlich auch, also als ich den Mann damals das erste Mal, er sagte, den hast du schon mal gespritzt. Und dachte ich, was will der jetzt von mir? Ach, der kannte das. Und also der tat so, als wenn er es bei jeder Frau hinkriegen würde. Ach. Ja, das glaube ich nicht. Also ich habe hier all unsere Jungs gefragt, die hier arbeiten, keiner kannte das. Keiner kannte das. Ja. Und du warst aber doch so erstaunt darüber, über diese viele Flüssigkeit, dass ob die Männer das denn toll fanden und so. Also die beiden Männer, die fanden das ganz toll. Mhm. Auch da teilen sich die Meinungen hier bei uns im Hintergrund. Mhm. Die meisten rumpfen auch eher so ein bisschen die Nase. Ja, vielleicht, weil sie denken, dass es riecht oder irgendwie vielleicht doch was Ekliges ist, aber dadurch, dass es vollkommen geruchlos ist und eben auch keine Flecken hinterlässt und nichts. Auf jeden Fall hat es etwas ganz Grandioses in dir ausgelöst, ne? Ja, nämlich eine ganz neue Dimension von Sexualität und Ekstase, von Erleben auch, ne? Ja, also das ist wirklich, du bist an irgendeiner Stelle vielleicht ganz doll kitzlig. Mhm. Wenn du da irgendwie ganz doll kitzlig bist und einer immer wieder da kitzelt, du kannst aber nicht weg, als wenn du festgebunden bist. Aber der spritzt bei mir nicht, wenn ich immer kitzlig bin. Ja gut, aber solche Zuckungen hat man denn. Ja, ich verstehe schon. Dabei, also du suchst jetzt den Mann, der das so geschickt kann. Und ja, ich suche den Mann eigentlich nicht, bin ja verheiratet. Ich feier, aber wenn du sagst, ich meine, jetzt wird es dann natürlich ganz ernst, wenn du sagst, du hast gar keine Lust mehr mit deinem Mann zu schlafen, wie soll das weitergehen? Ich habe mit meinem Mann schon über 3 Monate nicht geschlafen. Mhm. Also, das ist aber schon länger her, ne? Mhm. Aber hast du mit ihm darüber gesprochen? Nein. Warum nicht? Erzähl's ihm doch mal. Ich kann mit meinem Mann über sowas nicht reden. Warum nicht? Der hat auch nicht das, ich denke mal, das muss auch ein Mann sein, der ein gewisses Feingefühl hat. Mhm. Und, bei meinem Mann ist es halt... Wie würde er die Kanickelnummer. Ach so. Wie würde er reagieren, wenn du ihm davon, von diesem Phänomen erzählen würdest und ihm erzählen würdest, dass du es gerne erleben würdest? Er soll sich mal irgendwie anstrengen, mal suchen, wie er es macht? Ich glaube, er wäre erstmal beleidigt, dass er eben nicht der Größte im Bett ist. Mhm. Und dann beleidige ihn mal, das kann ihm nicht schaden, glaube ich. Ja, das ist bei uns alles ein bisschen verzwickter. Wir leben getrennt, aber doch nicht so richtig. Mhm. Und da sind noch 2 Kinder im Spiel und eigentlich leben wir nur noch zusammen oder so halbwegs zusammen wegen der Kinder. Achso, das entfernt sich schon allmählich voneinander irgendwie. Im Prinzip gar keine Liebe mehr im Spiel. Ah, ja. Also eine Trennung steht da schon nicht, also Scheidung kommt nicht in Frage. Nee, aber eine Distanz. Wir sind getrennt, wir leben getrennt, aber er kommt eben oft hierher denn und... Das heißt, du hast für dich innerlich auch freie Bahn, dass du dich mit einem anderen Mann beschäftigen würdest, wenn kann du... Kann ich auch. Kannst du auch. Mhm. Mache ich auch manchmal, aber mit dem Mann, den das zweite Mal, der das zweite Mal geschafft hat, mit dem könnte ich das auch noch, aber da klappt das jetzt auch nicht mehr. Achso. Das hat nur einmal bei dem Punkt. Also ich wünsche dir so einen Zaubermann. Ja, so wie den, der nur sagen, die Frau ansprechen muss und Stachelbärchen und dann klappt. Ja, ne? Ich glaube, so bist du auch, ne? Wenn das der Richtige wäre und der sagt... Nee, aber ich glaube nicht, dass das bei mir klappen würde, wenn einer nur da sich hinsetzt und was sagt. Nee, aber fast so. Wenn er das sehr charmant sagen würde, du Stachelbärchen, dann... Nee, also da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Der muss schon ein bisschen sehr feinfühlig sein, der Mann. Ich wünsche dir einen feinfühligen Mann von der allerbesten Sorte, Jana. Ja. Toll, aber wenn ihr mal irgendwie sowas rauskriegt, könntet ihr mir dann... Werden wir Jana informieren und ich bin sicher, dass dieses Thema uns auch noch ein bisschen erhalten bleibt. Ja. Vielleicht erfährst du es auch über die Sendung, aber sonst werden wir dich informieren, okay? Gut, das wäre toll. Alles klar, tschüss Jana. Tschüss. Tschüss. Björn, 16 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Björn. Björn wollte ich schon sagen, Björn. Ja, wir haben schon mal miteinander gesprochen, von letzte Woche. Ehrlich? Ob du dich daran erinnern kannst. Thema? Dass meine Freundin 13 Jahre alt ist. Ah, ich weiß. Oh ja, ich weiß. Die Freundin ist 13 Jahre alt, wir fassen ihn zusammen, die Eltern wollen überhaupt keinen Kontakt. Mm-mm. Und deine Eltern stehen sehr auf deiner Seite, haben auch schon Stress mit den Eltern. Es gab auch eine Anzeige, ne? Mm-hmm. Und ich habe dir gesagt, lass die Finger von dem Mädchen. Warte zumindest noch ein Jahr ab. Ja. Was ist nun? Einen Tag später, nachdem wir miteinander gesprochen haben, kam ich einen Anruf von den Eltern. Mm-hmm. Und zwar haben die wohl die Sendung gesehen. Mm-hmm. Und sie wollten sich auf jeden Fall mit mir und meinen Eltern nochmal zusammensetzen. Ehrlich? Ja. Das ist ja grandios. Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Aber spektakulär. Ich habe ja erst gedacht, es wäre irgendwie was sehr Negatives oder so, aber... Ja, und dann habt ihr euch schon zusammen... gab es schon dieses Treffen, dieses Zusammensetzen? Ja, wir haben uns am gleichen Abend noch zusammengesetzt, weil wir wohnen ja nicht weit auseinander. Ja. Ich bin mit meinen Eltern dahin gefahren. Mhm. Und dann kamen wir eben auf die Sendung zu sprechen und dass ich mit ihrem Mann und die Tochter zusammengesetzt hat. Mhm. Ja, und dass Tolle daraus ist, dass sie es gesagt haben. Sie haben gesagt, sie können ihre Tochter nicht alles verbieten. Mhm. Und die Beziehung ist dann erlaubt. Die Anzeige wurde zurückgenommen. Also ich kann es ja kaum glauben. Und das ist alles wieder positiv. Das ist ja wunderbar. Ich hätte das überhaupt nicht erwartet, weil du hast die Eltern wirklich als sehr, sehr streng geschildert. Ne? Das waren die auch. Ja. Ich habe auch gedacht, so scheiße, jetzt haben die die Sendung gesehen, jetzt vielleicht mal irgendwelche Anzeigen machen wegen Verleugnung oder so, aber... Und da, es klang wirklich so, als wären die Fronten vollkommen verhärtet. Und jetzt hat sich das alles aufgelöst, nur durch deinen Auftritt hier bei mir in der Sendung. Ja, also die haben dich gesehen und die haben gesagt, die waren auf deine Seite, die haben sich also wirklich nochmal zusammengesetzt. Mhm. Und es ist wirklich unglaublich, was da jetzt... Die sind zwar nicht die Begeisterten jetzt von der Beziehung selbst hin, aber sie erlauben es jetzt. Und ja, es ist alles wunderbar, vor allen Dingen, dass deine Eltern mit einbezogen sind, dass alle Elternteile ein Auge auf euch haben, ja, und ihr vorsichtig miteinander umgeht und es ist alles, es ist, gibt keine Heimlichkeit jetzt, nee, ne? Jetzt und keinen Stress mehr. Da freue ich mich wirklich sehr für dich. Freue ich mich sehr, Björn. Wirklich. Also ich mich auch, also. Das war wirklich dann auch völliger Zufall, dass die Eltern die Sendung verfolgt haben, ne? Ja, so wie ich es mitbekommen habe, gucken die ja wohl jeden Abend. Ich werde auch heute gucken. Ja. Von der Seite grüße ich dich. Also liebe Eltern, ich Respekt, ich finde das ganz toll und ein ganz, ganz souveräner Schachzug, dass ihr euch dann in Verbindung gesetzt habt mit den anderen Eltern. Ich finde, also ganz toll, großes Lob. Sehr, sehr schön. Ich bin jetzt erstmal auf der siebten Wolke. Und ihr seid glücklich, ihr beiden. Ja, klar. Ja, toll. Besseres hätte uns nicht passieren können. Mhm. Wahrscheinlich bist du den Eltern doch auch recht sympathisch rübergekommen. Also ich weiß es nicht, ich meine, ich aber am ersten Tag, da war ja erstmal direkt so Russoff und jetzt auf einmal. Sie sind zwar nicht so sehr begeistert, aber... Mhm. Also Respekt. Und ich finde es gut, dass alle jetzt damit beteiligt sind an der ganzen Geschichte, dass kein Verfahren da läuft und dass vor allen Dingen nichts in der Heimlichkeit geschehen muss. Ne? Ja, also vorgestern ist der Brief angekommen am Montag, dass eben die Klage zurückgezogen ist vom Anwalt und alles wunderbar. Also nochmal Hut ab vor den Eltern des Mädchens und euch wünsche ich alles, alles Gute und auch den Eltern, dass das alles gut gelingt, die ganze Freundschaft und die ganze Beziehung. Ich habe auch noch mal eine Frage an dich. Ja. Und zwar auf der 1Live-Homepage kommt man dann zu Domian-Seiten, ne? Ja. So Homepage, die über dich handelt. Ja. Und da ist mal eine Frage, da gibt es ja diese Gästebücher, guckst du auch manchmal da rein? Manchmal, ja. Ja? Ja, manchmal, ja. Nicht aber so eintragen oft. Tust du dich nicht, ne? Weil nee, ich habe mal nachgeguckt, also eingetragen hast du noch nicht, das wäre vielleicht auch mal eine tolle Sache. Wäre eine tolle Sache, guter Hinweis, guter Tipp. Ja, okay. Gut, Björn. Okay. Grüß deine Freundin von mir. Mach ich. Tschüss. Okay, tschüss. Das ist ja schön, da freuen wir uns doch alle. Für das junge Glück. Katrin, 21. Hallo, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Das ist Katrin. Und ich wollte darüber sprechen, dass mein Freund und ich uns beide in dieselbe Frau verliebt haben. Dein Freund und du? Ja. Wir haben uns beide in diese Frau verknallt, würde ich mal sagen. Schon ganz schön heftig. Chaos überall, wo man hinschaut. Wo ist die Welt denn noch ganz normal? Mann, Mann, Mann. Also du und dein Freund haben sich in die gleiche Frau verknallt. Die Four Facts erstmal. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Wir sind jetzt 6 Monate zusammen. Das ist noch relativ frisch. Ja. Auch für mich ist das schon ein bisschen länger. Für dich, du bist ein Bienchen, das immer gerne hin und her fliegt. Ja, aber ich glaube, jetzt habe ich meinen Platz gefunden. So, jetzt erzählst du mir, wie die Beziehung zwischen dir und deinem Freund bisher, bevor diese Frau aufgetaucht ist, war. Innig, ekstatisch. Ja, alles. Ja, wirklich, große Liebe. Ich glaube, das ist meine erste große Liebe. Wie heißt der Glückliche? Jens heißt der. Jens. Glückliche. Dann schreibe ich mir das mal auf, damit ich weiß, über wen wir reden. So, jetzt habt ihr beiden euch verliebt, wann? Also vor 4 bis 5 Wochen. Da lagen mein Freund und ich im Bett und wir haben ein bisschen geredet. Das machen wir öfters. Ja, ist ja auch löblich, ja, dass man auch mal im Bett redet. Und er hat mich gefragt über meine sexuellen Fantasien. Mhm. Und da habe ich ihm dies und das erzählt und unter anderem auch, dass ich gern mal wieder mit einer Frau schlafen möchte. Wieder? Das heißt, du hast Erfahrungen? Ja. Regelmäßige Erfahrungen oder mal ist es mal passiert? Nee, das war eigentlich bevor ich meine Erfahrung mit Männern gesammelt habe. In welchem Alter? So 15, 16. Mhm. Ja, da hatte ich halt erstmal ein paar Erfahrungen mit Mädchen, Frauen. Mit ja, Mädels. Genau. Mhm. Und ich fand das auch sehr schön. Mhm. Das hast du ihm erzählt? Das habe ich ihm erzählt. Mhm. Und ich habe ihm auch angeboten, dabei zu sein und mal so ein Dreier zu machen. War er entsetzt? Entsetzt? Nein. Nein, hätte ja sein können, dass in einer jungen Liebe, dass man sagt, nein, das gibt es nicht, wir gehören nur uns beiden. Nee, ja. Also wenn ich vorgeschlagen hätte, den Dreier mit einem anderen Mann zu machen, dann wäre er sehr entsetzt gewesen. Ja. So sind die Jungs. Ja, ja, aber so fand das doch die Vorstellung ganz angenehm. So, das war jetzt die Vorgeschichte. Jana hat ja gemeint, also ich soll in den nächsten Tagen mal gucken, ob mir eine Frau über den Weg läuft, die mir gefällt, und ich soll ihm das dann sagen. Und naja, ich habe noch gemeint, ich bin ziemlich wählerisch bei Frauen und das wird wohl ein bisschen länger dauern, ehe ich da eine Frau finde. Und am nächsten Tag prompt sitzt sie bei mir im Seminar. Beziehungsweise mein Freund und ich haben ein Seminar zusammen und dann saß sie halt. Was studierst du denn? Englisch. Englisch. Ja. Und hast du gesagt, how do you do? Nee, sie saß auf der anderen Seite vom Raum. Ja. Aber wir hatten einen guten Blick. Ja. Auf sie. Und da habe ich ihm erstmal gesagt, die da drüben gefällt mir ganz gut. Er konnte das erstmal gar nicht verstehen. Er fand die also auf den ersten Blick gar nicht so attraktiv. Und ja, dann habe ich ihm gesagt, ich habe nach dem Seminar keine Zeit. Ich habe dann noch ein anderes Seminar und der soll sie doch mal zum Kaffee einladen. Und das hat nicht geklappt. Dann war sie 2 Wochen nicht da. Und dann letzte Woche hat er sie zum Kaffee eingeladen. Dem Seminar. Ja, und dann sind wir halt Kaffee trinken gegangen und haben wo auch 1,5 Stunden geredet und kam nach Hause und war total begeistert. War total hin und weg von der Frau. Hast du sie denn mittlerweile auch kennengelernt? Er hatte ihr unsere Telefonnummer gegeben und dann hat sie an dem Abend noch angerufen. Und obwohl ich sie nie vorher gesprochen habe, haben wir da, glaube ich, über 1,5 Stunde telefoniert und dann war ich auch hin und weg. Die Arme, die weiß noch gar nicht, was ihr droht, ne? Darüber rätseln wir schon die ganze Zeit, ob sie da was weiß. Bestimmt nicht. Sie denkt jetzt, dass ihr Bruder und Schwester seid. Und ach sie, so, nee, ich glaube. Oder vielleicht einfach nur... Ich weiß, dass wir zusammen sind. Ja, hat das dein Freund, hat Jens ihr das erzählt, offen, dass du seine Freundin bist? Ja. Ah, ja. Hat sie erzählt. Deshalb rätseln wir jetzt, was die gute Frau sich jetzt wohl denkt. Das frage ich mich allerdings gerade auch. Also vielleicht denkt sie, dass Jens einfach... sehr drauf ist im Moment und will fremdgehen? Nee. Warum nicht? Weil sie hat ja auch mit mir telefoniert und wir haben sie beide eingeladen. Ach so. Zu uns zum Wochenende zu kommen und sie hatte keine Zeit. Aha. Sie hatte eine Familienfeier. Aha. Aber wir hoffen, dass sie jetzt irgendwie vielleicht dieses Wochenende oder in der nächsten Zeit mal Zeit hat. Was mag in diesem Mädchen jetzt vorgehen? Das weiß ich nicht. Also, ich glaube, sie scheint es schon zu ahnen. Nein, oder sie denkt einfach, das sind nette Leute, gute Freunde, innere Werte und man kann doch mit einem Pärchen befreundet sein. So wird sie denken. So denken wir alle doch. Das weiß ich die denkt wir, doch nicht. Wir haben auch nichts dagegen. Die ist doch nicht so drauf wie du, Katrin. Die denkt doch nicht gleich an Sex. Das haben wir auch nur am Anfang gedacht, aber jetzt haben wir uns ja, also finden wir sie richtig sympathisch und... Also wir hätten auch nichts dagegen, wenn das jetzt nur freundschaftlich bleibt. Ja. Weil sie halt wirklich sehr, sehr spannend. Witzig ist und habt ihr jetzt einen Strategieplan? Also wenn es denn nun mal klappt an einem Wochenende, wie ihr da vorgeht, soll sie denn gleich am ersten Wochenende verführt werden? Nein. Um Gottes Willen. Man erzählt sich erstmal die ganze Lebensgeschichte. Wir wollen sie erstmal ein bisschen näher kennenlernen, ja. Halt, wie sie so drauf ist und ob man ihr das zutrauen kann. Also ein ganz langsames Herantasten, ja. Was natürlich das Ideale auch ist und das Richtige ist, so ihr denn eine engere Beziehung, vielleicht eine enge Dreierbeziehung da aufbauen wollt. Würdest du das gerne wollen? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also mal Sex zu dritt zu haben, ist ja eine Sache, aber dann müsstest du Jens ja mit ihr teilen. Würdest du das wollen? Ja, da hätte ich eigentlich nichts dagegen. Willst du vielleicht mit Jens mal sprechen? Ja, ganz schnell, gib mir mal eben. Okay. Hallo Jürgen. Hallo Jens, was würde ich da für Sachen? Ja, was würdest du da für Sachen? Würdest du denn Katrin mit diesem Mädchen teilen wollen? Ja, ich denke mal schon. Ja, wundert mich so ein bisschen. Ihr seid erst 6 Monate zusammen. Da ist man ja irgendwie in so einer Liebeseuphorie noch. Da würde ich nicht gerne teilen wollen. Vielleicht noch nach 6 Jahren oder so, aber... Naja, ich meine, also am Anfang, als sie mir das so unterbreitet hat, da musste ich schon erstmal schlucken. Weil das schon recht ungewöhnlich für mich. Und habe da auch eine ganze Weile drüber nachgedacht. Also du hast noch keinerlei Erfahrungen mit 2 Frauen gleichzeitig? Nein. Wie alt bist du? Ich bin jetzt auch 21. 21, ja. Das Mädchen hat dir richtig gut gefallen. Oh ja, auf jeden Fall. Ziemlich. Das ist jetzt sehr spannend, wie sich das weiterentwickelt. Was ist deine Mutmaßung, was die denkt, was ihr von ihr wollt? Ja, ich weiß es nicht. Also Katrin hat das schon etwas offensichtlicher irgendwie angefahren, die ganze Sache. Die hat schon am Telefon gesäuselt. Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls denke ich mal, ich habe so in der Fall den Verdacht, dass sie schon was ahnt. Ich weiß es nicht. Also ich habe sie so abgeneigt ist. Mhm. Also Jens, wir machen mal eine Vereinbarung jetzt. Ja. Ihr haltet uns auf dem Laufenden. Ja, gerne. Wir sind zwar übernächste Woche in der Sommerpause, vielleicht hat sich von bis dahin irgendetwas getan. Dann könntest du vielleicht nächste Woche mal anrufen. Ansonsten nach der Sommerpause dann im August wieder. Ja, klar. Ja, und dann erzählst du uns, erzählt ihr, wie es weitergegangen ist. Alles klar. Okay. Tschüss Jens und schöne Grüße nochmal an Katrin. Jo, und alles Gute noch an dein Team und an deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Alles klar, tschö. Daniela, 18 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Dein Thema. Mein Thema. Ja, ich werde seit circa ein bisschen über einem Monat von einem Typen verfolgt. Das heißt, er hat mir ganz zu Anfang einen ziemlich harmlosen Liebesbrief geschrieben. Ich wohne mit meinem Freund zusammen. Hm. Der hing unten an der Tür. Mein Freund hat ihn gefunden. wir haben uns dann nichts mehr dabei gedacht. Am nächsten Tag, als mein Freund gearbeitet hat, also mein Freund arbeitet als Barkeeper und ist abends immer weg. Und da hat er an der Tür geklingelt unten und hat gemeint, ja, ich bin's. Und ich habe gemeint, wer soll es sein? Und dann habe ich gefragt, ob er ans Fenster kommen kann. Ich wollte ihn nicht hochlassen, aber ich wollte ihn mir anschauen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, von wegen, er würde mich lieben. Und ob ich mich nicht mit ihm treffen könnte an einem Abend. Das hat er gemacht, während du aus dem Fenster geguckt hast? Während ich aus dem Fenster geguckt habe. Also wir haben über das Fenster sozusagen... Also du kanntest ihn vom Ansehen nicht? Nee, ich kannte ihn nicht. Also mir ist dieser Mensch völlig unbekannt. Und der hat dir dann... Du guckst aus dem Fenster und dann sagt er zu dir, ich liebe dich? Ja, ich liebe dich. Das hat er mir in dem Brief auch schon mal geschrieben. Also dieser Brief war... Ach, dieses typische romantische Gesöß, würde ich es jetzt mal nennen. Ist er in deinem Alter? Nein, also ich schätze ihn mittlerweile so auf 27 vielleicht. Hast du dich gefragt, wie kannst du mich lieben? Wir kennen uns doch gar nicht. Doch, habe ich natürlich, aber er hat da nicht groß drauf reagiert. Also er hat mir auch gar nicht so viel Zeit selber zum Reden gelassen, sondern hat sehr viel mehr selber geredet. Er hat dann gesagt, er möchte sich mit mir treffen und er wird sich mit mir in Verbindung setzen und ist dann weggerannt. Und das Ganze kam mir ein bisschen komisch vor. Hab mir aber trotzdem immer noch gedacht, naja gut, ist halt irgendwo ein Spinner. Mhm. Am nächsten Tag klingelt er wieder an der Tür und dann haben wir über die Sprechanlage gesprochen und dann meinte er zu dem Leiter, hat angefangen zu weinen, hat gesagt, er möchte das doch nicht machen mit dem Treffen. Er hätte mich am Morgen gesehen, wie ich Zigaretten holen gegangen wäre und vollkommen ängstlich um mich geschaut hätte und das wollte er mir nicht antun und ich soll es vergessen. Mhm. Und da habe ich gedacht, naja gut. Aber danach war nicht Ruhe. Danach war nicht Ruhe. Das geht jetzt seit einem Monat her und das heißt, er hat meine Telefonnummer dann rausgekriegt, hat mich dann täglich angerufen und hat mir erzählt, wo ich den Tag über gewesen bin, was ich gemacht habe, was auch bis aufs Detail stimmt, also bis zu dem Cappuccino, den ich getrunken habe. Das heißt, der beobachtet dich ständig. Ja, so ist es. Und dann ich und mein Freund haben uns dann einen Geheimanschluss holen lassen und den hat er innerhalb von 4 Tagen rausgehabt. Bedroht er dich auch? Es kam ein Brief an, wo stand von wegen, also Hanno, so heißt mein Freund, an ihn adressiert, da stand Hanno, pass auf sie auf, besonders nächste Woche, nicht nur am Abend. Es wird was passieren. Mhm. Und ich bin damit, mit all diesen Sachen bin ich zur Polizei gegangen und die Polizei macht absolut gar nichts. Das heißt, sie legen erst, also über Telefonbelästigung wird erst was gemacht nach 1,5 Monaten, wird eine Fangschaltung gelegt. Und Verfolgung gilt nur dann als Verfolgung, wenn ich ihn 10 Meter hinter mir im Nacken sehe. Aber nicht, wenn er mir abends erzählt, was ich gemacht habe. Und seitdem ist es also so, jedes Mal, wenn ich auch nur ansatzweise alleine gewesen bin, hat er sich mir entweder gezeigt, hat mir irgendwas gesagt. Ich bin mal auf einem Konzert gewesen hier in Freiburg. Und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass er konnte nicht wissen, dass ich dort bin und dort kommt man auch nicht über Abendkasse rein. Und ich habe ein bisschen Platzangst und bin dann während des Konzerts von meinen Freunden weg und bin nach draußen hingegangen, also an die Bar. Und auf einmal stand er hinter mir, also hat mir auf die Schulter getippt. Das ist ja völlig gruselig. Der hat dich ständig im Visier. Genau. Hast du da irgendwas mit dem geredet? Ach, ich hab irgendwie alles Mögliche. Also am Anfang, als ich das noch nicht so hochgeputscht hatte, habe ich noch gesagt, was soll das? Aber darauf ist er überhaupt nicht eingegangen. Und inzwischen ist es also so, wenn ich neulich Abend war ich auf einer Party, wo mich mein Freund hingebracht hatte. Und dann war ich dort in dieser Party auf der Toilette und auf der Toilette, als ich dort war, und gerade das Licht angemacht habe, stand sein Gesicht vorm Fenster. Also ich habe ihn direkt gesehen. Und in solchen Momenten passiert gar nichts mehr. Also ich sehe ihn und fange entweder an zu schreien oder ich bleib stehen wie so eine Salzsäure. Anfänglich klang es ja so, als wäre dieser Mensch nicht gefährlich, sondern als hätte der nur einen Knall, ne? Ja, richtig. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn du die Kraft dazu hast, so es in einem öffentlichen Rahmen passiert, also in einem Café, dass er dir nichts tun kann, wenn du auf ihn zugehst, wenn du ihn siehst und ihn ganz sachlich in die Mangel nimmst, mit ihm redest. Ja, das habe ich aber schon mal versucht. Also ich habe versucht, ihm anzubieten, dass wir uns beide treffen können. Mhm. Und da hat er gesagt, er hat gesagt, du weißt ganz genau, dass ich nicht so blöd bin, um zu denken, dass du da wirklich allein kommst und dass mich dein Freund nicht zusammenschlägt oder wie auch immer. Mhm. Also er versucht, also auch jedes Mal, wenn ich versuche, auch eine andere Zeit was zu sagen, dann wirkt er das ab, weil er möchte absolut die Kontrolle bei sich haben. Und er entscheidet, wann er auflegt, er entscheidet, wie das Gespräch abläuft. Er lässt überhaupt keine Fragen zu und wenn, dann lässt er die eben unbeantwortet oder fällt einem ins Wort. Also ich weiß, dass natürlich der Polizei in solchen Fällen leider die Hände gebunden sind. Das ist oftmals so, dass dann erst was passiert sein muss, bevor die Leute aktiv werden können. Die Sendung geht zu Ende, Daniela. Ich möchte, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Ja. Ja. Ich würde dir gerne auf jeden Fall die Telefonnummer vom Weißen Ring geben und dir noch ein paar Erklärungen dazu zu sagen. Ja. Also leg mal auf und du wirst gleich von meinem Psychologen, dem Peter Ostanowski, angerufen und dann reden wir noch ein bisschen miteinander. Okay. Ja. Tschüss, Daniela. Okay. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema, wie ich es bereits schon angekündigt habe, Safer Sex Spaß. Ich möchte mich mit euch unterhalten über alle möglichen und unmöglichen Sexpraktiken, die safe sind, die absolut safe sind und absolut viel Spaß machen. Von abgefahrenen Petting-Methoden bis hin zu SM oder weiß der Teufel was. Safer Sex Spaß. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bye bye. Tschüss.